Deutschlandfunk, Hintergrund, Politik. Heute die Waffenruhe am Golf. Redakteur am Mikrofon, Rolf Clement. Grüß Gott und guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu dieser Sendung. Als wir gestern über die Befreiung Kuwaits berichteten, da war es eine Frage von Stunden, bis die Waffenruhe in Kuwait und im Irak eintrat. Seit heute früh 6 Uhr schweigen die Waffen. Vorerst aber hoffentlich auf Dauer. US-Präsident George Bush heute Nacht im amerikanischen Fernsehen. Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met. Kuwait is once more in the hands of Kuwaitis in control of their own. Kuwait ist befreit. Iraks Armee ist besiegt. Unsere militärischen Ziele sind erfüllt. Kuwait ist wieder in den Händen der Kuwaitis, die die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal haben. Wir teilen ihre Freude, eine Freude, die nur durch unser Mitgefühl für ihre Leiden gedämpft ist. Heute Abend weht die kuwaitische Flagge wieder über der Hauptstadt einer freien und souveränen Nation und die amerikanische Flagge über unserer Botschaft. Vor 7 Monaten haben die USA und die Welt eine Linie in den Sand gezogen. Wir haben erklärt, dass die Aggression gegen Kuwait nicht Bestand haben würde. Und heute Abend haben Amerika und die Welt ihr Wort gehalten. Dies ist nicht die Zeit für Euphorie. Bestimmt nicht zur Schadenfreude. Aber es ist eine Zeit für Stolz. Stolz auf unsere Truppen, stolz auf unsere Freunde, die uns in dieser Krise zur Seite standen, stolz auf unsere Nation und auf die Menschen, deren Kraft und Entschlossenheit diesen Sieg so schnell, entschlossen und gerecht zustande brachten. Und bald werden wir unsere Arme weit öffnen, um unsere großartigen Streitkräfte zu Hause willkommen zu heißen. Es war nicht nur eine Victory für Kuwait, sondern eine Victory für alle Koalitionspartner. Kein einzelnes Land kann diesen Sieg für sich beanspruchen. Es war nicht nur ein Sieg für Kuwait, sondern ein Sieg für alle Koalitionspartner. Dies ist ein Sieg für die UNO, für die gesamte Menschheit, für die Herrschaft des Rechts und für das, was richtig ist. Nach Beratungen mit Verteidigungsminister Cheney, Generalstabschef Powell und unseren Koalitionspartnern kündige ich mit Freude an, dass heute um Mitternacht amerikanischer Ostküstenzeit, genau 100 Stunden nach Beginn des Bodenkrieges und 6 Wochen nach Beginn der Operation Wüstensturm, alle US- und Koalitionstruppen offensive Kampfhandlungen aussetzen werden. It is up to Iraq whether this suspension on the part of the coalition becomes a permanent ceasefire. Es liegt beim Irak, ob aus dieser Einstellung auf Seiten der Koalition ein dauerhafter Waffenstillstand wird. Die politischen und militärischen Bedingungen der Koalition für einen förmlichen Waffenstillstand verlangen Folgendes. Der Irak muss sofort alle Kriegsgefangenen der Koalition, Bürger dritter Länder, freilassen und die Überreste der Gefallenen übergeben. Der Irak muss alle kuwaitischen Gefangenen freilassen. Der Irak muss auch die kuwaitischen Behörden über die Lage und Art aller Land- und Seeminen informieren. Der Irak muss alle relevanten Resolutionen des Sicherheitsrates der UNO erfüllen. Das schließt die Zurücknahme der irakischen Entscheidung im August ein, Kuwait zu annektieren, und die grundsätzliche Annahme der irakischen Verantwortung für Verluste, Schäden und Verletzungen Entschädigung zu zahlen, die seine Aggression verursacht hat. Die Koalition fordert die irakische Regierung auf, militärische Kommandeure zu bestimmen, die sich innerhalb von 48 Stunden mit Offizieren der Koalition an einem noch zu bestimmenden Ort im Kriegsgebiet treffen, um die militärischen Aspekte eines Waffenstillstandes festzulegen. Ferner habe ich Außenminister Baker gebeten, eine Sitzung des Sicherheitsrates der UNO zu veranlassen, um die notwendigen Maßnahmen zur Beendigung dieses Krieges zu formulieren. Meet to formulate the necessary arrangements for this war to be ended. This suspension of offensive combat operations is contingent upon Iraq's not firing upon any coalition. Die Aussetzung von Kampfhandlungen hängt davon ab, dass der Irak nicht weiter auf Streitkräfte der Koalition schießt und gegen kein Land Skatraketen abfeuert. Wenn der Irak diese Bedingungen verletzt, sind die Streitkräfte der Koalition frei, die militärischen Operationen wieder aufzunehmen. Ich habe dem irakischen Volk bei jeder Gelegenheit gesagt, dass wir keinen Streit mit ihm haben, sondern mit seiner Führung, allen voran mit Saddam Hussein. Dies gilt weiter. Sie, das Volk des Irak, sind nicht unsere Feinde. Wir wollen nicht ihre Zerstörung. Wir haben ihre Kriegsgefangenen freundlich behandelt. Die Streitkräfte der Koalition kämpften diesen Krieg nur als letzten Ausweg. Und sie sehen dem Tag entgegen, wenn der Irak von Menschen geführt wird, die bereit sind, mit ihren Nachbarn in Frieden zu leben. We must now begin to look beyond victory in war. We must meet the challenge of securing the peace. Wir müssen nun anfangen, über Sieg und Krieg hinauszusehen. Wir müssen uns der Herausforderung stellen, den Frieden zu sichern. Wie in der Vergangenheit werden wir mit unseren Verbündeten beraten. Wir haben bereits eine Menge Überlegungen und Planungen für die Nachkriegszeit angestellt. Minister Baker hat die Beratungen mit unseren Koalitionspartnern über die Herausforderungen der Region schon aufgenommen. Es kann und wird keine amerikanische Antwort allein auf all diese Herausforderungen geben. Aber wir können den Ländern und Regionen helfen und ein Katalysator für Frieden sein. In diesem Geiste wird Minister Baker in der nächsten Woche für eine neue Beratungsrunde in die Region reisen. Dieser Krieg liegt jetzt hinter uns. Vor uns liegt die schwierige Aufgabe, einen möglicherweise historischen Frieden zu sichern. Heute Abend aber lassen Sie uns stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Lassen Sie uns denen danken, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Lassen Sie uns niemals jene vergessen, die ihr Leben gegeben haben. Möge Gott unsere tapferen Streitkräfte und ihre Familien segnen und lassen Sie sie in unsere Gebete einschließen. Gute Nacht und möge Gott die USA segnen. Nach der Serie von Schlachten, die im Regierungsbezirk Basra und in anderen Gebieten des großen Irak nach dem Rückzug wüteten, haben die Gläubigen den Übeltätern, den Verbündeten Satans und ihren verfluchten Führern, ihren großartigen Glauben bewiesen und auch die daraus erwachsende Fähigkeit, den stärksten Kräften des Verrats und der Aggression solche Lektionen zu erteilen, dass sie sich militärisch und politisch Sorge machen müssen, wenn die Kämpfe weitergehen. Deshalb hat Bush die Entscheidung getroffen, die er heute früh bekannt gab. Die Bilder, die es aus dem Irak gibt, sprechen da eine andere Sprache. Und Norman Schwarzkopf, der Kommandeur der alliierten Truppen im Wüstensturm, ließ sich jetzt in die Taktikkarten schauen. Durch gezielte Desinformation hatte General Schwarzkopf die irakische Armeeführung in den Glauben versetzt, dass bei der Befreiung Kuwaits ein amphibisches Landemanöver an der kuwaitischen Golfküste eine maßgebliche Rolle spielen würde. Die Iraker fielen auf diesen Trick herein und verlegten starke Verbände entlang der Küste, um die Invasion aufzuhalten, die nie stattfand. Unterdessen rollten fernab von der Küste riesige alliierte Verbände mit hoher Geschwindigkeit durch die Wüste nach Norden, um sich dann an der westlichen Flanke der irakischen Armee zu einer Angriffswalze zu formieren. Die Iraker haben das erst begriffen, als die Tür schon zugeschlagen war, so formulierte es der General. Weil die irakische Luftwaffe längst schon ausgeschaltet war, fehlten den Irakern die Augen, um diese Strategie rechtzeitig zu durchschauen. Special Forces waren mit Fallschirmen zuvor schon tief im irakischen Gebiet gelandet, um die Operation vorzubereiten, die, so meint der amerikanische Befehlshaber, Militärstrategen noch nach vielen Jahren als ein Musterbeispiel studieren werden. Schon Wochen vor Beginn der Bodenoffensive gaben diese Sondereinheiten ihren Kommandeuren jene Informationen über den Gegner, die letztendlich zum Sieg und zur Feuereinstellung führten. Andere Einheiten für Sonderoperationen legten Nachrichtenstränge lahm, schnitten die Wasserversorgung der Iraker ab und markierten mit Hilfe von Lasergeräten fahrbare Skatraketenabschussrampen und Panzerstellungen der Iraker als Ziele für Luftangriffe. Sie sprengten Brücken und entführten irakische Soldaten, die den militärischen Planern der Verbündeten wertvolle Informationen lieferten. Die Elite-Kommandoeinheiten im Irak benutzten bei ihren Einsätzen Hochpräzisionswerkzeug des militärischen Handwerks, zum Beispiel Abhörgeräte, tragbare Funkgeräte, die aus versteckten, tief im feindlichen Hinterland gelegenen Stellungen über Satelliten Nachrichten übermitteln konnten. Zum Hightech-Gerät gehörten Hubschrauber vom Typ Hughes 500MD mit nahezu unhörbaren Rotorblättern, die in der Nacht nur 3 Meter über dem Boden fliegen und Kommandoeinheiten absetzen oder einsammeln konnten. Und es wurden Spezialfallschirme verwendet, mit denen die Elitesoldaten meilenweit segeln oder auch auf herkömmliche Weise abspringen konnten. Schwarzkopf hält es für ein Wunder, dass der Krieg auf Seiten der Alliierten nur sehr wenige Opfer forderte. Und Hunderttausende alliierter Soldaten und Offiziere wunderten sich, wie wenig Widerstand die Iraker leisteten. Selbst der gefürchtete Saddam-Wall aus Panzersperren, Ölgräben und Minenfeldern entlang der saudisch-kuwaitischen Grenze erwies sich für die hochtechnisierten Amerikaner und ihre Verbündeten als relativ harmloses Hindernis. Westliche Militärexperten führen die vernichtende Niederlage der irakischen Armee auf mehrere Faktoren zurück. Auf die überlegene Luftwaffe der Amerikaner mit ihren überraschend präzisen Bomben und Raketen, auf ihr synchronisiertes Land-Luft-Konzept, auf eine intelligente Logistik und nicht zuletzt auf die hohe Motivation der alliierten Soldaten. Aus den Äußerungen zahlreicher irakischer Kriegsgefangener ging hervor, dass die irakische Armee nicht nur durch unablässige Bombardierungen und Artilleriefeuer demoralisiert wurde, sondern dass es ihr auch an der Motivation zur Führung eines Krieges fehlte, den die meisten irakischen Soldaten nicht wollten. Was er von der Kriegsstrategie Saddam Husseins halte, wurde Schwarzkopf kurz vor der Feuerpause gefragt. Der General lachte und sagte, er ist weder ein Stratege, noch geschult in der operativen Kunst, noch ist er ein Taktiker oder ein General oder ein Soldat. Ansonsten aber ist er ein großer Militärmann. Das war's für heute. Noch kein Frieden, aber ein Waffenstillstand am Golf. In diesem Sinne, einen guten Abend. Voraussetzung für friedliche Verhältnisse, ANSA. Jetzt müssen die Modalitäten für einen Waffenstillstand vereinbart werden. Hans Tschech aus Washington. Der Irak hat der ersten Bedingung zugestimmt, die Präsident Bush gestern genannt hatte. In Kürze werden sich Kommandeure der Alliierten und der irakischen Truppen treffen, um Details der Feuerpause zu vereinbaren. Unter anderem geht es um den Austausch von Gefangenen und um die Übergabe von Plänen der Minenfelder. Präsident Bush begrüßte die Antwort des Irak vor allem, dass sie so schnell gekommen sei. Let's wait and see how these meetings unfold to what they've agreed to. They have met this one condition, which is very good, and they've met it promptly, and that is that we're going to get together and send high-level military representatives, and we are going to get back our POWs, and we're going to do it fast. Warten wir ab, was dabei herauskommt, sagte Bush. Wir werden unsere Gefangenen frei bekommen und zwar schnell. Ein genauer Zeitpunkt und der Ort des Treffens sind nach den Worten von Bush noch nicht festgelegt. Die Feuerpause am Golf hat bisher gehalten. Einzelne kleinere Zwischenfälle werden in Washington nicht überbewertet. Allerdings betont das Pentagon, die alliierten Truppen blieben in voller Kampfbereitschaft, vorbereitet auf alle Eventualitäten. Im Süden des Irak, wo bis gestern gekämpft wurde, hat das Mopping-up begonnen, das Aufwischen, wie die Militärs sagen. Alliierte Einheiten zerstören systematisch von den Irakern zurückgelassene schwere Waffen. Panzer werden gesprengt. In den USA ist man fest überzeugt, dass der Krieg zu Ende ist. Freude und Erleichterung, das ist die Stimmung. Freude und Erleichterung vor allem bei den Angehörigen der über 500.000 US-Soldaten am Golf. I'm so glad he's safe. I'm so glad that it's over with and now we just wait. I'm just waiting for him to come home. Ich bin so froh, dass er sicher ist, dass es vorbei ist. Jetzt warten wir, dass er heimkommt, sagt Jamie Smith, deren Mann James, ein Captain bei der 82. Airborne Division, am Golf ist. Nach Monaten des Bangens bereitet sie jetzt das große Willkommen für ihren Mann vor. Totally a huge one. A huge one, yes, yes. This, my son Drew, the 6-year-old, is planning posters and balloons and everything. So we'll just, you know, we'll give him a good welcome home. Unser 6-jähriger Sohn hängt schon überall Schilder und Luftballons auf, erzählt sie. Die Rückkehr der US-Truppen wird aber noch einige Zeit auf sich warten lassen. Zwar erklärte das Weiße Haus, die ersten Einheiten könnten schon nächste Woche zurückkommen, doch wird der Abzug aller Verbände nach Angaben aus dem Pentagon Monate, eventuell bis September dauern. An den Beginn eines größeren Abzugs ist ohne ihn erst gedacht, wenn aus der Feuerpause ein echter Waffenstillstand geworden ist. In Washington arbeitet man intensiv an der Nachkriegsordnung für die Golfregion. Wie die aussehen soll, dafür gibt es öffentlich jedenfalls bisher allenfalls vage Vorstellungen. Offen ist, wie weit die USA militärisch am Golf engagiert bleiben. Man geht davon aus, dass US-Marine- und Luftwaffeneinheiten zumindest für einige Zeit zum Schutz Kuwaits in der Region belassen werden. Außenminister Baker reist nächste Woche in den Nahen Osten, auch ins befreite Kuwait. Die Menschen im Irak erfuhren die Nachricht vom Ende des Krieges zuerst von ausländischen Rundfunksendern. Radio Bagdad ließ sich Zeit. Den Sieg anzukündigen, das hatte Saddam Hussein sich nicht nehmen lassen. Den Befehl zur Beendigung der Kämpfe mochte er nicht selber geben. Und die bedingungslose Annahme der UNO-Resolutionen erfolgte auch stellvertretend durch den Außenminister. Von Sieg sprach Radio Bagdad auch heute früh noch, während die Menschen das Ende der Kämpfe der täglichen Bombardierungen bejubelten. Marcel Pott zur Lage und zu den Aussichten für die künftige Entwicklung, nicht nur im Irak. Der katastrophale Ausgang seines kuwaitischen Abenteuers hindert Saddam Hussein nicht daran, den 17 Millionen Irakern einzureden, dass seine vernichtend geschlagene Armee einen Sieg davongetragen hat. Der Irak, so hieß es heute in einem Kommentar bei Radio Bagdad, habe die Situation unter Kontrolle. Als siegreicher Herr über das gesamte Land und als Führungsmacht der Muslime auf der ganzen Welt. Die Erleichterung der Menschen in Bagdad über das Ende der furchterregenden Luftangriffe ist gepaart mit der bedrückenden Erkenntnis, dass Saddam Hussein ihr Land ohne Not in den Ruin geführt hat und sie einer düsteren Zukunft entgegensehen. Schon vor der Golfkrise war der Irak mit rund 80 Milliarden Dollar verschuldet. Jetzt muss die weitgehend zerstörte Infrastruktur des Landes wieder aufgebaut werden, obwohl das Damoklesschwert der Kriegsreparationen über Bagdad schwebt. Niemand sagt es laut, aber viele Iraker sind sich der Tatsache bewusst, dass der Neuanfang erschwert sein wird, solange Saddam Hussein an der Macht bleibt. Jenseits des Irak haben die Araber die Feuereinstellung am Persischen Golf mit Erleichterung, aber auch mit Verbitterung aufgenommen. Die Kuwaitis trauern wie die Iraker um ihre Toten und taxieren ungläubig die gewaltigen Kosten für die angerichtete Zerstörung in ihrem Lande. In Syrien plädiert die staatlich gesteuerte Presse für ein schnelles Heilen der geschlagenen Wunden, die die zutiefst gespaltene arabische Nation davongetragen hat. Das Regime in Damaskus beklagt lauthals die wahnsinnigen Fehler und Irrtümer, die Saddam Hussein begangen hat, verweist indes gleichzeitig darauf, dass nur die Solidarität der Araber die Lösung der Probleme in der Region ermöglichen kann. Hier, wie in Kairo und Riad, denkt man über ein arabisches Sicherheitssystem für die Zukunft nach, wohl wissend, dass eine Befriedung des Nahen Ostens nur möglich ist, wenn das Palästina-Problem zufriedenstellend geregelt werden kann. In Jordanien drückte der Informationsminister Ibrahim Ezzedine die Hoffnung aus, dass die Spaltung innerhalb des arabischen Lagers bald überwunden sein möge und das Wohlstandsgefälle zwischen den reichen Ölstaaten am Golf und den Ländern im Norden der arabischen Welt nicht mit den Mitteln eines Saddam Hussein, sondern auf ordentliche und zivilisierte Weise ausgeglichen oder zumindest gemildert werden könnte. In der Tat spricht das jordanische Kabinettsmitglied damit einen Kernbereich an, der für eine geordnete Zukunft und ein gedeihliches Miteinander in der arabischen Welt von zentraler Bedeutung ist. Die sowjetische Führung wird mit den USA im Gespräch bleiben, was den weiteren Gang der Dinge am Golf betrifft. Auch wenn oder gerade weil die heute verkündete Feuerpause nicht das Ergebnis des Gorbatschow-Plans ist. Militärisch, so Verteidigungsminister Yassow, zieht man schon Konsequenzen aus dem Verlauf des Golfkriegs. Schließlich habe die irakische Luftabwehr gegen die Bombenangriffe der Alliierten versagt. Und die meisten irakischen Flugabwehrgeschütze kamen ja aus der Sowjetunion. Eduard Neumeier. Nach dem Waffenstillstand in der Golfregion verfolgt die Sowjetunion nunmehr drei vorrangige Ziele. Das eine ist kurzfristig und bedeutet, dass ein nochmaliger Einsatz von Waffen nach der Waffenruhe verhindert werden soll. Gemeint ist damit offensichtlich die von Präsident George Bush angedeutete Möglichkeit, die Alliierten könnten noch einmal zurückschlagen, wenn Irak sich nicht an die gestellten Bedingungen hält. Das zweite, etwas längerfristige Ziel ist eine Friedenslösung unter der Ägide der Vereinten Nationen und das dritte, eine Nahostlösung. Dies ist der Extrakt einer Pressekonferenz, die der sowjetische Außenminister Alexander Vesmertnik heute Mittag in Moskau gab. Ziel einer Friedenslösung solle die Schaffung eines kollektiven Sicherheitssystems in der Golfregion sein, das weitere bewaffnete Konflikte ausschließe. Der sowjetische Außenminister sagte auf eine Frage, ob die Sowjetunion wieder Waffen an Irak liefern werde, Moskau werde nicht einseitig und nicht individuell Waffen liefern. Im Klartext, nicht allein und nicht nur an Irak, sondern im Rahmen von Absprachen, die es dazu mit den anderen Staaten geben werde. Kontakte darüber bestünden bereits. Offensichtlich will sich Moskau an der Maxime eines Sicherheitssystems orientieren, das zwar Verteidigung zulässt, zum Angriff aber nicht befähigt. Moskau sieht einen solchen Sicherheitspakt in erster Linie als eine Sache der Golfstaaten und Völker, erklärte aber seine Bereitschaft zu Garantien durch nicht-arabische Staaten, sowjetische eingeschlossen. Auf eine Frage, ob er im Ausgang des Waffenganges eine Niederlage der Politik Gorbatschow sehe, antwortete Bismertnich, die Zeit sei vorbei, da Politiker sich mit Ziegen über andere brüsteten. Wenn es um die Neugestaltung der politischen Ordnung im Nahen und Mittleren Osten geht, will auch Großbritannien ein gewichtiges Wort mitreden. Das klang heute in der Stellungnahme der Regierung an, die sich gleichzeitig in ihren besonderen Beziehungen zur Führungsmacht USA bestätigt sieht. Aber auch innenpolitisch dürfte sich der Sieg am Golf für die konservative Regierung von Premierminister Major auszahlen, sowie der Falkland-Erfolg vor 8 Jahren für Frau Thatcher. Aus London, Margarete Limberg. In Großbritannien feiert man den Sieg über Saddam Hussein als eine der größten militärischen Leistungen der Geschichte, wie John Major es ausgedrückt hat. Und man ist stolz auf den Beitrag, den britische Truppen und Offiziere an der Seite der Amerikaner geleistet haben. Aber natürlich hat auch das Nachdenken über die Zukunft längst begonnen. Kaum eine Phrase ist hier zurzeit häufiger zu hören als die, dass ein stabiler Frieden schwieriger zu bewerkstelligen sei als ein militärischer Sieg. Sehr präzise sind die Vorstellungen noch nicht. Man würde sich sehr viel wohler fühlen, wenn Saddam Hussein nicht davon gekommen wäre. Jetzt bleibt nur John Majors Hoffnung, dass die Iraker mit ihm so verfahren werden, wie er es verdient, ihn auf die eine oder andere Weise also loswerden. Solange Saddam Hussein an der Macht sei, bleibe Irak ein Paria der internationalen Politik, erklärte John Major. Die Sanktionen werden noch nicht aufgehoben und die britische Regierung verlangt überdies, dass der Irak unter der Aufsicht der UNO seine Massenvernichtungswaffen zerstört. Besonders dringlich ist für die Briten auch die Freilassung der Kriegsgefangenen und der noch in der Gewalt der Iraker befindlichen Kuwaitis. Der Lösung der Palästinenserfrage kommt für die Briten ausschlaggebende Bedeutung für eine dauerhafte Friedensregelung im Nahen Osten zu. Aber man ist sich über die Schwierigkeiten, Israelis und Araber an einen Tisch zu bringen, völlig im Klaren. Es gibt im Augenblick mehr Fragen als Antworten. Wie wird man es zum Beispiel mit der PLO halten, deren Führung sich im Verlauf dieser Krise auch nach britischer Ansicht gründlich diskreditiert hat? Welche Rolle soll Syrien zukommen, vor der irakischen Invasion in Kuwait der große Bösewicht im Nahen Osten? Es sei Sache der Araber, die Angelegenheiten dieser Region in Ordnung zu bringen, betonen die Briten immer wieder. Es dürfe keinen amerikanischen oder britischen Frieden geben. Aber natürlich rechnet man sehr wohl damit, mit den USA, denen sich die Briten im Augenblick verbunden fühlen, wie lange nicht, eine entscheidende Rolle in der Region zu spielen. Nicht zuletzt, wenn es um die Aufträge für den Wiederaufbau Kuwaits und später vielleicht auch des Iraks geht. Innenpolitisch hat sich der Golfkonflikt bereits für den Premierminister ausgezahlt. John Major ist ungeheuer populär und es ist denkbar, dass er die Woge der Zustimmung zu baldigen Neuwahlen nutzt, wie einst Margaret Thatcher nach dem Falklandkrieg. Frankreich als zweites europäisches Land am Golf in der Anti-Irak-Allianz militärisch stark engagiert, nachdem man bis zuletzt auf Diplomatie gesetzt hatte, wird ebenfalls präsent sein, wenn es um die Neuordnung im Orient geht, und zwar mit eigenen Akzentuierungen. Dies ergibt sich schon durch die Bindungen Frankreichs an die arabischen Länder, besonders die ehemaligen Kolonien im Maghreb. Die eigenen Akzente zeigen sich aber auch schon in der Amerikareise von Außenminister Dumas, dessen erste Station nicht Washington, sondern die UNO in New York ist. Sylvie Wickert aus Paris. Neben der Erleichterung über das Ende der Kriegshandlungen und die Trauer über 2 gefallene und 30 verletzte französische Soldaten standen in Paris heute 2 Themen im Vordergrund. Wie und wann werden die rund 14.000 französischen Soldaten aus der Golfregion abgezogen? Und welche Rolle wird Frankreich in einer neuen Friedensordnung der Region spielen? Zum Abzug der Truppenverbände am Golf äußerte sich der französische Verteidigungsminister Pierre Joxe sehr deutlich, indem er an die durch die Feuerpause veränderte Situation erinnerte und sagte, dass von nun an die offensiven Operationen in defensive umgewandelt seien. Die Armee sammle oder zerstöre erobertes irakisches Kriegsmaterial. Es würden nach wie vor Aufklärungsflüge und Sicherheitspatrouillen durchgeführt. Die Aufgabe der Marine bestehe unverändert darin, die alliierten Truppen insgesamt zu schützen. Ohne einen Waffenstillstand, so Pierre Joxe, kein Rückzug. Sobald dieser im New Yorker Sicherheitsrat beschlossen sei, könne alles sehr schnell gehen, meinte der Verteidigungsminister. Auch aus politischen Gründen möchte Paris nicht länger als unbedingt nötig seine Truppen im Golf belassen. Immer wieder hatte Frankreich betont, dass sein Ziel ausschließlich die Befreiung Kuwait sei. Und dies berührt den zweiten Themenkomplex, die Rolle, die Paris beim Zustandekommen einer Friedensregelung spielen wird. Bis kurz vor Kriegsbeginn hatte Frankreich mit seinem Friedensplan vom 15. Januar deutlich die diplomatische der militärischen Lösung vorgezogen. Und in Anbetracht seiner engen Beziehungen zu arabischen Staaten, allen voran zu denen des Maghreb, immer wieder seine diplomatische Unabhängigkeit von Washington hervorgehoben. Zwar hat Paris die Forderung nach der Lösung der Palästinenserfrage in einer Nahostfriedenskonferenz nie an die Befreiung Kuwaits gekoppelt, wie Saddam Hussein. Der französische Staatspräsident scheute sich jedoch, trotz ärgerlicher Reaktionen aus Washington, nicht auf die Dringlichkeit der Lösung des Palästinenserkonflikts sowie einer dauerhaften Regelung für den Libanon zu bestehen. In diesem Sinne wird Paris nun wieder diplomatisch aktiv. Der französische Außenminister Roland Dumas befindet sich bereits in New York, um an der UNO-Sicherheitsratssitzung teilzunehmen. Anschließend trifft er den amerikanischen Präsidenten George Bush in Washington. François Mitterrand äußerte sich unterdessen heute Abend dahingehend, dass nun über einen Waffenstillstand verhandelt und in den Vereinten Nationen die Regelung für einen für alle gerechten Frieden gefunden werden müsse. Erleichtert über das Ende des Krieges, das Ende der Raketenangriffe, dürfte man vor allem auch in Israel sein. Aber dies bedeutet noch keinen Frieden und hier muss man in Israel sogar davon ausgehen, dass mit Blick auf die angestrebte Neuregelung von Israel Zugeständnisse verlangt werden könnten. Peter Philipp, Freude beim Volk, Sorgenfalten bei der Regierung, könnte man das so zusammenfassen? Ja, so kann man das sicher zusammenfassen, obwohl natürlich auch die israelischen Politiker zufrieden sind mit dem Ende des Krieges, zufrieden sind vor allen Dingen mit den meisten Ergebnissen dieses Krieges bisher, nämlich in erster Linie damit, dass die irakischen Streitkräfte erheblich dezimiert wurden und dass die Raketengefahr auf Israel doch erheblich reduziert wurde. Man spricht davon, dass natürlich theoretisch noch die Gefahr bestehe, dass Israel mit Raketen beschossen werde, aber gleichzeitig sei diese Gefahr so gering geworden, dass man heute Entwarnung gegeben habe. Man hat der Bevölkerung mitgeteilt, sie könnten jetzt die versiegelten Zimmer aufheben. Man konnte zum ersten Mal wieder lüften in Wochen der Kriegsspannung und man könne jetzt auch die Gasmasken wegpacken und erst im Ernstfall würde man dann wieder die Bevölkerung auffordern, Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, wie sie in den letzten 43 Tagen hier gültig waren. Gleichzeitig ist die Regierung, sind die Politiker beunruhigt, dass Saddam Hussein weiterhin an der Macht ist. Man hatte als Drittes nämlich gehofft, dass neben der Entmachtung der irakischen Armee und neben der Bannung der Raketengefahr, dass auch der irakische Staatschef entmachtet würde. Gleichzeitig ist man jetzt allerdings überzeugt, dass auf Dauer Saddam Hussein sich wohl kaum halten kann, denn wenn die Kriegsgefangenen erst einmal freigelassen werden und wenn die nach Hause kehren, so erklären verschiedene israelische Experten und auch israelische Politiker, dann werde sich die Wahrheit dieses Krieges in der irakischen Bevölkerung herumsprechen und dann könne man eigentlich davon ausgehen, dass Saddam Husseins politische Karriere sich ihrem Ende nähere. Man überlegt jetzt, wie es weitergehen soll. Man überlegt einmal, was den Irak betrifft und versucht nun in Israel Wege zu finden, die Gefahren zu bannen. Außenminister David Levy hat die Welt aufgefordert, man möge jetzt Mittel und Wege finden, die irakische Rüstungsindustrie zu reduzieren, gesetzliche Wege vielleicht sogar zu veranlassen, dass man dem Irak keine neuen Waffen mehr verkauft, dass man dort nicht mehr den Aufbau von chemischen Rüstungsbetrieben zulässt, dass man einen Wege findet, die verbliebenen Raketen zu zerstören dort. Alles das sind so Überlegungen, die aber bisher nicht besonders konkretisiert sind und konkretisiert werden können. Eine andere, die politische Überlegung ist, was wird mit dem Friedensprozess passieren? Man ist sicher, dass der Friedensprozess jetzt sehr schnell angegriffen wird und die Israelis, besonders die Politiker, sehen dem mit etwas Bangen entgegen. Denn bisher war Israel aus dem Konflikt herausgehalten, aber was den Friedensprozess mit den Palästinensern betrifft, da weiß man, da wird Israel mitten im Zentrum stehen. Ja, nun hat der israelische Staatspräsident ja heute den Westen vor einer Fehleinschätzung der Lage gewarnt. Was könnte er denn damit konkret gemeint haben? Ich nehme an, dass er damit einfach gemeint hat, dass die arabischen Staaten einfach noch nicht bereit sind, einen Frieden mit Israel zu schließen, selbst wenn einige von ihnen jetzt bereit waren, mit den Amerikanern zusammen einer Koalition teilzunehmen, um Kuwait zu befreien. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie bereit sind, sich mit der Existenz Israels abzufinden. Syrien, Saudi-Arabien, Jordanien, diese drei Staaten besonders, meinte er wohl, sind bisher nicht bereit und sie haben es bisher jedenfalls offiziell nicht getan, sich mit der Existenz Israels abzufinden. Sie sind also nicht unbedingt Kandidaten für eine Friedensregelung. Dankeschön, Peter Philipp in Jerusalem. Erleichterung über das Ende der Kämpfe auch in Bonn. Besonders, wenn auch unausgesprochen wohl darüber, dass Saddam Hussein nicht zum letzten Mittel gegriffen und chemische Kampfstoffe eingesetzt hat. Vom Sieg des Rechts über das Unrecht sprach der Bundeskanzler, um gleich einen Blick nach vorn zu werfen. Wir alle haben Grund zur Freude über das bevorstehende Ende des Krieges, über das Ende der Leiden der vor allem davon betroffenen Menschen. Nach dem Ende der militärischen Auseinandersetzung wird es jetzt darauf ankommen, eine dauerhafte und gerechte Friedensordnung für den Nahen und den Mittleren Osten zu schaffen. Hierzu gehören vor allem die Palästinenserfrage und der Libanon. Dabei muss die Sicherheit Israels garantiert sein. Die Bundesregierung wird sich zusammen mit ihren europäischen Partnern am Aufbau einer solchen Friedensordnung beteiligen. Damit die Bundesrepublik dabei nicht ganz abseits steht, ist der Bundesaußenminister heute schnell nach Washington geflogen und auch der Bundeskanzler kündigte Reisepläne an. Mit Genscher in der amerikanischen Hauptstadt ist Dieter Kopp. Hier sein Bericht. Die Waffen schweigen, wie der Friede, wie die Nachkriegsordnung im Nahen und Mittleren Osten aussehen kann, wird jetzt sondiert. Den wichtigsten Part spielen auch dabei die Vereinigten Staaten. Ihre Meinung zu erkunden und auch eigene Überlegungen anzubringen, hat sich Bundesaußenminister Genscher heute nach Washington begeben. Vor ihm hatten schon die Außenminister Hurd, Großbritannien und Dumas, Frankreich, der US-Administration ihre Aufwartung gemacht, beide als Repräsentanten jener europäischen Länder, die sich am Waffengang am Golf aktiv beteiligten. Dass die Bundesrepublik zwar mit viel Geld, aber nicht mit Soldaten mit von der Partie war, hat ja auch in der öffentlichen Meinung Amerikas Kritik eingetragen. Genscher hat sich ja hier, wie zuvor übrigens schon in Israel, zu stellen. Ein Glück ist es für die deutsche Politik immerhin, dass der irakische Diktator seine Chemiewaffen, für die deutsche Unternehmen Verantwortung tragen, nicht eingesetzt hat. Die Deutschen stünden dann, wie Genscher weiß, erst recht am Pranger. Dass seine Mission heikel geblieben ist, dürfte der Bundesaußenminister gleichwohl in einer Serie von Gesprächen erfahren haben, die ihn seit seiner Ankunft heute Abend mit einer ganzen Reihe von Abgeordneten und Senatoren zusammengeführt haben und die zur Stunde noch andauern. Die Fraktionsführer von Demokraten und Republikanern zählen dazu. Für morgen ist dann die Begegnung mit US-Außenminister Baker anberaumt. Genscher hat schon vorab klargemacht, dass er Kritik, so sie geäußert wird, selbstbewusst entgegenzutreten gedenkt. Die deutsche Position an der Seite der Alliierten, so sein Argument, war unzweideutig, dass die Verfassung den Einsatz deutscher Soldaten verbietet, hat sich inzwischen herumgesprochen. Was die Nachkriegsordnung am Golf anlangt, setzt Genscher zunächst einmal auf die Staaten der Region. Wir müssen abwarten, was sie für Vorstellungen und Initiativen einbringen, sagt er. Zum Irak vertritt er den Standpunkt, und hier trifft er sich mit Präsident Bush und dessen Rede, dass es zwischen dem irakischen Volk und seinem Diktator Saddam Hussein zu unterscheiden gelte. Nicht vorstellbar ist für Genscher, die Botschaft hat er auf dem Capitol Hill überbracht und sie dürfte dort gut angekommen sein, dass jemand, der sich wie Saddam Hussein zweier Aggressionen schuldig gemacht hat, gar noch im Besitz von Massenvernichtungswaffen bleibt. Mit Aufmerksamkeit hat der Bundesaußenminister registriert, dass die USA, die den Gorbatschowschen Friedensplan wenig Sympathien abgewinnen konnten, dennoch alles taten, um den sowjetischen Präsidenten nicht zu verletzen. Mit seiner Empfehlung, Moskau voll einzubeziehen, wenn die Friedensordnung im Nahen und Mittleren Osten angegangen wird, dürfte er hier offene Türen finden. Immerhin stand am Anfang des Konflikts am Golf die Bereitschaft des Kreml, die Beschlüsse des Weltsicherheitsrats wirksam werden zu lassen. Und überdies darf, dies war immer Genschers Botschaft, bei aller Bedeutung, die der Golf hat, Osteuropa nicht vergessen werden. Die UNO, während der Anfangsphase des Golfkonflikts hochgelobt, dann aber praktisch kaltgestellt, erhält jetzt mit dem Ende der Kämpfe eine zweite Chance, sich als Vermittler oder Schlichter zu bewahren. Förmlicher Waffenstillstand, die Entsendung von Beobachtern und Blauhelmen, um nur einige Aufgaben zu nennen. Doch auch hier geben zunächst im Weltsicherheitsrat die ständigen Mitglieder, vor allem der Sieger vom Golf, die USA, die Richtung vor. Das zeigt sich bei den Konsultationen, die heute vor der Ratssitzung begannen. Martin Ebbing. Sie hoffen, dies ist der Anfang vom Ende dieser schrecklichen Tragödie. Diese Hoffnung äußerte am Morgen UN-Generalsekretär Pérez de Cuellar, nachdem der Waffenstillstand am Golf bereits mehr als 10 Stunden Bestand hatte. Bevor die Tragödie aber ein endgültiges Ende finden kann, ist noch eine Vielzahl von Einzelfragen zu klären. Der Sicherheitsrat hat heute damit begonnen, eine erste Bestandsaufnahme vorzunehmen. In einer Sitzung hinter verschlossenen Türen wurde versucht, einen vorläufigen Fahrplan für die vielen Sitzungen zu diesem Thema, die da noch kommen werden, zu erarbeiten. Von unmittelbarer Dringlichkeit ist die Sicherstellung des gegenwärtigen Waffenstillstandes. Gewartet wird auf eine offizielle irakische Erklärung, wie sich die Regierung in Bagdad gegenüber den von Präsident Bush gestellten Bedingungen für die Aussetzung der Kampfhandlungen verhalten will. Am Nachmittag fand ein vertrauliches Gespräch zwischen dem amerikanischen und dem irakischen UN-Vertreter statt. Keine der beiden Seiten wollte jedoch über den Inhalt Auskunft erteilen. Aus Washington traf aber in New York die Nachricht ein, die irakische Regierung habe sich zu Verhandlungen über die militärische Seite des Waffenstillstandes bereit erklärt. Diskutiert wird zusätzlich die Entsendung von UN-Friedenstruppen, die die Einhaltung des Waffenstillstandes und den Rückzug der Truppen beider Seiten überwachen sollen. Der Generalsekretär hat bereits erklärt, die notwendigen Truppen ständen zur Verfügung, aber zur Entsendung bedarf es eines Beschlusses des Sicherheitsrates. Bevor dies aber wiederum geschehen kann, muss Übereinstimmung erzielt werden, hinter welche Linien sich beispielsweise der Irak zurückzuziehen hat. Klärungsbedürftig sind zudem die 12 seit dem 2. August verabschiedeten Sicherheitsratsresolutionen. So hat bereits eine Debatte begonnen, wann und in welchem Umfang die Handelssanktionen gegenüber dem Irak aufgehoben werden sollen. Übereinstimmung besteht wohl, dass über kurz oder lang mit Bagdad wieder gehandelt werden darf. Aber sowohl die USA wie Großbritannien und Frankreich wollen ein Embargo für militärische Güter aufrechterhalten, um eine schnelle Wiederaufrüstung zu verhindern. Neben diesen durchaus wichtigen Einzelheiten wird auch über Grundsätzlicheres diskutiert. Während der Kampfhandlungen waren die Vereinten Nationen mehr in eine Zuschauerrolle gedrängt worden. Nun aber bitte. Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Am Mikrofon begrüßt Sie Jürgen Liminski. Die Begeisterung ist groß in Amerika, verständlich, aber die Arbeit ist noch nicht vollendet. So sieht es auch US-Präsident Bush, der den auf dem Schlachtfeld errungenen Sieg nun in einen politischen Erfolg ummünzen möchte. Das aber kann nicht nur heißen Waffenstillstand mit Irak, sondern darüber hinaus muss nun auch der Versuch unternommen werden, eine stabile Friedensordnung für die weltpolitisch so bedeutsame Region zu schaffen. Diesem Ziel steht nach Ansicht Washingtons und der meisten Alliierten der irakische Diktator Saddam Hussein im Weg. Daher das Bemühen, das UNO-Mandat auch für die Beseitigung des Diktators zu gewinnen. Mehr darüber gleich in einem Gespräch mit New York. Wir haben ferner zu dem Komplex Nachkriegsordnung Beiträge aus Washington, aus Kuwait und aus Jerusalem. In Bonn debattierte heute der Bundesrat über die Gesetze zu den Rüstungsexporten. Bundeswirtschaftsminister Möllemann traf heute mit den Wirtschaftsministern der neuen Länder zusammen. Und in den Ostbetrieben wurden die Streiks fortgesetzt. Auch dazu je ein Beitrag. Ferner auf dem Programm in Bielefeld wurde Arbeitsminister Blüm als Landesvorsitzender der CDU Nordrhein-Westfalens wiedergewählt. Die sich weiter zuspitzende Krise auf dem Balkan, sprich in Jugoslawien und Albanien. Und gegen Schluss ein Kulturbeitrag. Heute wurden in Berlin wie jedes Jahr die 12 besten Stücke des deutschen Theaters ausgewählt. Dann das Neueste von der Wall Street und die Presseschau. Beginnen wir also mit dem Golfkomplex. Überall, wo Präsident Bush in diesen Tagen sich zeigt, wird er gefeiert. Wohl kaum ein Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika hat sich in dieser Frage von Krieg oder Frieden je auf einen so breiten Konsens stützen können, sowohl im Volk als auch im Kongress. Heute Abend trat Bush vor die Presse, um den Dank der Nation für die Boys am Golf entgegenzunehmen. Aus Washington, Michael Heine. US-Präsident George Bush zeigte sich zufrieden. Der nächste Schritt in Richtung Frieden sei bald getan. General Khalid, General Schwarzkopf. General Khalid und General Schwarzkopf und andere werden sich morgen Nachmittag mit Vertretern der irakischen Armee in Südirak treffen, um über die Freilassung der Kriegsgefangenen und andere militärische Angelegenheiten zu sprechen, die mit dem Waffenstillstand zu tun haben. Er habe dabei keine Bedenken, dass der Irak nicht den Forderungen nachkommen würde, sagte George Bush. Berichte, es gebe Abmachungen mit den Alliierten über eine Flucht von Saddam Hussein nach Algerien, verneinte der amerikanische Präsident. Davon wüsste er nichts. Man könne aber niemand davonkommen lassen, der das internationale Gesetz gebrochen habe. Befragt über mögliche Wirtschaftshilfe für den Irak, sagte George Bush, der Irak sei durch seine Ölvorkommen im Prinzip ein reiches Land und könne seinen Aufbau selbst bezahlen. Er sei dagegen, dass auch nur 10 Cent der amerikanischen Steuerzahler dafür benutzt würden. Parallel zu den Gesprächen auf militärischer Ebene laufen die diplomatischen Verhandlungen in New York an der UNO weiter. Die amerikanische Regierung will erreichen, dass der Sicherheitsrat möglichst bald eine Resolution beschließt, die die politischen, gesetzlichen und diplomatischen Bedingungen für ein formales Ende des sechswöchigen Krieges beinhaltet. Man hatte zuerst vermutet, dass es Wochen dauert, bis eine solche Entschließung angenommen wird, aber die Alliierten wollen offenbar eine schnelle internationale Legitimation für das Ende des Krieges. Die Resolution soll aber neben der Forderung nach der Freilassung von Kriegsgefangenen noch andere Bedingungen enthalten, die bis jetzt noch nicht offiziell benannt wurden. So soll Bagdad formell die 12 UNO-Resolutionen anerkennen, die irakische Regierung soll auch die Verantwortung übernehmen für die Kriegsschäden in Kuwait. Alles, was von dort verschleppt und geraubt wurde, soll zurückgegeben werden, also die Einrichtung von Krankenhäusern, Computer- und Kommunikationsanlagen, dazu alle Transportmittel. Der Sicherheitsrat muss auch darüber entscheiden, ob die Frage der Kriegsverbrechen in dieser Entschließung enthalten sein soll und inwieweit die Wirtschaftssanktionen gegen den Irak aufgehoben werden. Das Waffenembargo bleibt nach dem Willen der Alliierten weiterhin bestehen. Aus der amerikanischen Regierung verlautet weiter, dass die Resolution auch einen Paragraphen enthalten soll, der erlaubt, dass die Kampfhandlungen jederzeit wieder aufgenommen werden können, falls der Irak mit feindseligen Handlungen beginnt oder zum Beispiel eine Scud-Rakete auf Israel schießt. Washington will, wir haben es gerade gehört, nun eine neue Resolution bei der UNO einbringen, in der eben die Bedingungen für den Frieden mit dem Irak festgelegt werden. Einiges ist über diese Bedingungen bereits durchgesickert. Martin Ebbing in New York, was weiß man denn mehr über die geplante Resolution und wann soll sie verabschiedet werden? Zum einen weiß man, dass der Wunsch von Präsident Bush, diese schnell über die Bühne zu bringen, so mit Sicherheit nicht erfüllt werden wird. Heute Vormittag, New Yorker Zeit, begannen die 5 ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates mit einer Beratung über diese Resolution, um sich untereinander abzustimmen. Und eigentlich hatte man vorgesehen, bereits am Nachmittag, also hier nach New Yorker Zeit vor wenigen Stunden, dann den gesamten Sicherheitsrat zusammenzurufen, um über das Dokument zu beraten. Zur Stunde treffen sich aber immer noch die 5 und die letzte Nachricht ist die, dass sie auch wohl morgen noch zusammensitzen werden, um sich über diese Resolution zu verständigen. Das hat seinen Grund weniger in den doch relativ einfachen Punkten, in denen es unter anderem geht um die Freilassung der Kriegsgefangenen oder um die Reparationszahlungen oder um die Rückgabe von verschleppten Gütern. Auch die Kriegsverbrecherfrage ist eigentlich zwischen den 5 ständigen Mitgliedern relativ unumstritten. Aber wenn es dann um Fragen des Handelsembargos geht, dann wird das schon ein bisschen diffiziler. Beim Handelsembargo ist die amerikanische und die britische Vorstellung die, dass der Sicherheitsrat beschließen möge, das Handelsembargo solle so lange aufrechterhalten bleiben, bis Saddam Hussein in Bagdad von der Regierung abtritt. Das mag vielleicht in der gegenwärtigen politischen Situation als verständlich erscheinen, aber dahinter stecken dann auch ganz grundsätzliche Entscheidungen, nämlich ob die UN tatsächlich Teilhaber einer politischen Aktion sein können, die darauf hinauszielt, das Staatsoberhaupt eines Landes abzusetzen. Also sprich so etwas wie den Eingriff in die inneren Angelegenheiten eines Landes durchzuführen. Ein anderer recht umstrittener Punkt ist der bereits von meinem Kollegen in Washington schon genannt worden ist, dass die Bemächtigung der alliierten Streitkräfte dann ohne weitere ausdrückliche Autorisierung durch die UN gegen den Irak vorgehen zu können, falls vom Irak aus Feindseligkeiten ausgehen. Auch das mag kurzfristig verständlich sein, aber da dieser Resolutionspunkt zeitlich nicht begrenzt ist, jedenfalls in der vorliegenden Fassung, würde das bedeuten, dass auf unabsehbare Zeit der Irak sozusagen einer Sonderaufsicht durch die nun siegreichen Alliierten unterstellt wird. Eine Situation, die über Jahre hinweg doch relativ diffizil und auch relativ problematisch sein könnte. Und da gibt es in dem Sicherheitsrat halt vor allen Dingen China wie auch die Sowjetunion, die mit solchen Punkten doch große Schwierigkeiten haben, wobei vor allen Dingen die Sowjetunion einen sehr schmalen Grat wandert. Auf der einen Seite hält sie fest an ihrem Bekenntnis zum Bündnis, was so siegreich gegen Saddam Hussein vorgegangen ist. Auf der anderen Seite will sie aber auch keine Kräftesituation schaffen, die auf längere Frist für ihre Interessen ungünstig sein können. Und dazu gehört beispielsweise die Frage des unmittelbaren Vorgehens gegen den Irak, falls irgendwelche Unruhen vom Irak aus.